Jungs, Mädchen, Luft im Magen, Zimmer, Wasser, komm vorbei. Du existierst nicht, du existierst doch, aber nur in meinen Träumen. Du existierst nicht, du existierst doch, aber nur in meinen Gedanken. Einfach ne süße Maus, schönes Mädchen auf der Mall, komm schon, flieg noch mal vorbei. Mama, will ich dich noch sehen, das ist mein letzter Wunsch. Mama, will ich dich noch sehen, das ist mein letzter Wunsch. Schönes Mädchen auf der Mall, wenn du mal Bock hast, komm vorbei. Du existierst doch, aber nur in meinen Träumen. Du existierst nicht, du existierst doch, aber nur in meinen Gedanken, Gedanken, Gedanken. Schönes Mädchen, ich bitte komm noch mal vorbei. Schönes Mädchen auf dem All. Bitte komm noch mal vorbei. Schönes Mädchen auf dem All, wenn du mal Bock hast, komm vorbei. Du existierst nicht, du existierst doch, aber nur in